Ja, herzlich willkommen zum Fernsprecher-Folge. Oh Gott, welche Folge? Fünf, sechs. Aber eigentlich ist das heute kein Fernsprecher. Eigentlich sind wir heute Nahsprecher. Genau. Denn wir sind das erste Mal in dieser Konstellation alle beisammen. Und zwar eigentlich Christian, der ich bin, aus Berlin. Jochen aus Leipzig. Und wir befinden uns auch gerade in meiner Leipziger Küche mit unserem ganzen Setup. Und ich möchte noch kurz, wir waren schon mal in dieser Konstellation gemeinsam an einem Platz, aber noch nie für den Podcast, genau. Ja. Ich bin Henning, ich bin auch mit dabei und ich wohne in Göteborg normalerweise. Ist ein weiter Weg nach Leipzig. Oh ja. Mit dem Schiff gekommen? Nee, ja, teilweise. Ich bin mit einem Zug gefahren, der ist auf ein Schiff gefahren und das Schiff ist wieder an Land gegangen und hat den Zug wieder rausgelassen. Aber ansonsten bin ich Zug gefahren. Wird das echt, passt der Zug in kompletter Länge in den, oder wird das nebeneinander gestellt? Einer von diesen großen Ice-Trains, also das, der ringelt sich nicht so auf, wäre cool, aber macht er nicht. Das passt so rein. Also so eine Fähre ist ja auch größer, als man denkt, und so ein Zug kleiner, als man denkt. Ja. Man denkt so falsch. Dann fährt man neben den Truckern an und kann man kameradschaftlich winken. Ich finde ja Fähre fahren immer total interessant. Also Schiff fahren und Fähren und Leute, die man auf Fähren trifft und so. Finde ich immer sehr spannend. Aber du hast bestimmt geschlafen oder so. Wie lange dauert denn die Überfahrt? Also das ist ja nur eine sehr kurze Strecke. Das ist die Fähre von Rødby in Dänemark nach Fehmarn. Beziehungsweise dieser Ort auf Fehmarn. Ich kann mich jetzt gerade nicht an den Namen erinnern. Das ist auch bei uns im Norden in Deutschland eine kleine Diskussion, denn die wollen da ja einen Tunnel bauen. Die Dänen bauen einen Tunnel. Wohin? Die Dänen von wo nach wo? Von Fehmarn nach Rødby rüber. Da ist jetzt bisher noch die Vogelfluglinie, weil die Vögel. Warum baut man da keine Brücke? Die haben zuerst eine Brücke gehabt, aber ich glaube, das ist teurer. Da baut man einen Tunnel. Okay. Aber da lege ich jetzt nicht meine Hand. Also falls Sie irgendwelche Spezialisten brauchen, in Leipzig hätten wir ein paar abzugeben. Also wenn Sie wollen, dass es viel länger dauert, es eigentlich unnütz ist und viel zu teuer wird, dann können Sie ja mal hier fragen, wie man das macht. Der schöne Stadttunnel, der schon seit wann gebaut wird? Das weiß niemand mehr so genau, wann das angefangen hat. Die haben das Anfang des 20. Jahrhunderts haben die das schon mal versucht. Und da haben die das auch nicht hingekriegt. Also da haben die halt gemerkt, dass das Grundwasser viel zu schnell fließt. Jetzt haben sie ja angefangen zu bauen vor ein paar Jahren, haben gemerkt, Mensch, das Grundwasser fließt ja total schnell. Voll das Problem. Und die haben eigentlich gar nicht rausgelernt. Naja, aber nachher haben wir 12 Minuten Zeit gewinnt, wenn man von Chemnitz nach Halle-Saale fährt. Das ist doch was. Ja. Diese Zeitgewinne, die sind auch überall sehr beliebt, auch in Stuttgart. Deswegen haben sie auch diesen Bahnhof. Oder bauen sie den jetzt eigentlich? Das ist, glaube ich, noch nicht raus. Ne? Die Grünen machen jetzt irgendwie so ein... Nee. Ja, die werden eine Volksabstimmung machen. Ja, klar, aber das ist ja nicht, die Verträge sind ja gemacht, so mit den Bauherren der Deutschen Bahn und so weiter, soweit ich weiß. Dort werden die schon irgendwie ummogeln. Na, wird man sehen. Wollen wir mal Bier aufmachen? Gehen wir mal zum Biervorstellungsrunde über. Heute haben wir hier einen Abstinenzler in der Runde, weil er sich ein bisschen kränklich fühlt. Ja, ich trinke Tee. Ja. Schon mehrfach aufgegossen, ne? Ja, ganz, ganz tolles Ding. Habe ich auch hier in Leipzig gekauft, also ein guter Osttee. Und das ist süße Melisse, heißt der. Und da schwimmen so komische Brocken drin. Ich glaube, das sollen Früchte sein. Und so Gräser. Trinkst du eigentlich Rooibos-Tee? Weil ich in letzter Zeit wieder viel darüber geredet habe, dass Rooibos aus alten Socken gemacht ist. Dass man nämlich eigentlich alles Rooibos, also alten Socken, gehäckselte alte Socken halt mit jeglichem Aroma mischen kann, sozusagen. Und deswegen. Das war jetzt der Tee. Ja. Ja, stell doch mal dein Bier vor. Ich finde übrigens Rooibos-Tee nicht so schlecht. Ich eigentlich auch nicht. Ist unterschätzt. Genauso wie, was hat man neulich, was unterschätzt ist? So stark unterschätzt? De Maizière. Ich dachte, das ist ein anderes Thema. Was habe ich denn hier Schönes? Ritter Karl Butz Hopfenstange. Das sinnliche Pilsner. Sinnlich sieht das nicht aus. Ich möchte gerne hinten vorlesen. Na los. Ich habe übrigens das gleiche Bier, heute trinken wir das gleiche Bier deswegen. Ritter Karl Butz lebte in der Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg und nahm als Kornett an der Schlacht bei Fehrbelling 1675 teil. Gesundheit. Hier wurde er verletzt und soll in der Folge Gesundheit bei manch deftigen Gelage gewesen sein. Dass der sinnliche Ritter danach in fremden Betten seinem Mann stand, inspirierte unsere Brauer zu Ritter Karlbutz Hopfenstange, einem verführerischen, angenehmen Pilsener. Man muss jetzt nämlich auch sagen, das beschreibst du, was vorne drauf ist. Ja, das lässt sich schwer beschreiben. Also da sind teuflische Figuren. Nein, überhaupt nicht. Nee? Das sind ganz normale Menschen, so ein bisschen karikaturativ überzeichnet. Aber also die sehen schon sehr endzeitmäßig aus, finde ich. So monstermäßig. Jetzt kann immer einer erwähnen, dass die nackt sind und dass die Frau Riesenbrüste hat. Kommt man zu den wirklich wichtigen Dingen. Ach so, stimmt. Dingen. Unten, ja. Also auf diesem oberen Label, da haben sie noch Klamotten an. Ey, sind sie nackt. Die Gurke finde ich ja am allerbesten. Das ist verführerisch. Dieser Ritter Karlbutz macht nämlich mit seiner Geliebten was ganz Tolles. Die sitzen in der Wanne, trinken also sowieso beide Bier und der Ritter Karlbutz, der hält eine Gurke in seinem Maul und er hat die Augen so ein bisschen zugekniffen und er lächelt ganz verschmitzt und seine Angetraute hat die Augen geschlossen und bewegt ihren Mund in Richtung anderen Mund plus, also wo die Gurke drin ist und hat den Mund geöffnet, wird wahrscheinlich gleich in die Gurke reinbeißen, die der Ritter Karlbutz. Ja, das ist ein ganz sinnliches ostdeutsches Spiel mit diesen Gewürzgurken, nehme einen Schluck. Aber was noch sehr interessant ist hier für die Blasphemie-Fanatiker, die Frau hat ein großes Kreuz noch in ihren Titten hängen. Okay, genug mit Suff und Titten. Ja, ich muss das auch noch aufmachen. Ach so. Ja. So, Prost. Wie schmeckt es denn überhaupt? Das werde ich jetzt rausfinden. Also sehr mild auf jeden Fall. Sinnlich mild, aber auch ein bisschen würzig, muss ich zugeben. Wird übrigens in Berlin echt? Vertrieb, ja. Ja, großartig. Muss ich ja wieder so, nur so ein Vertriebsbüro in Berlin. Wahrscheinlich irgendwie so eine dunkle Hütte. Irgendwo in Neukölln. Muss demnächst schließen, weil die Mieten zu teuer werden. Ja, gut. Kommen wir zum Eigentlichen. Ja, wollen wir zum. Was ist denn das Eigentliche? Na, das Eigentliche. Unser Untertitel ist ja, wir reden übers Netz. Meistens zu dritt. Und dann wollen wir heute auch mal übers Netz reden. Obwohl das ja eigentlich so doppeldeutig, also das ist ja eigentlich nicht unbedingt thematisch so gemeint, dass wir über das Netz reden, also über Netzinhalte unbedingt. Das heißt auch, wir reden über das Netz, weil wir ja quasi über die, also via der Technologie des Netzes miteinander sprechen. Ja, das ist gut, dass du das nochmal erklärt hast für Leute, die das immer noch nicht verstanden haben. Klick hat's gemacht bei so ein paar Leuten. Genau. Ja, Quatsch, natürlich. Also ich würde gern mit Musik anfangen. Ja, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, sehr schön. Und zwar ist das was Altes. Also jetzt nicht so alt, wie man vielleicht denken mag. Aber für Netzthemen ist es durchaus alt. Also 3 Tage. Nee. Schon 2 Jahre. Genau. Für den Spiegel Online-Überschrift. Ich habe nämlich ein paar Sachen im Netz für mich wiederentdeckt, die ich vor geraumer Zeit schon mal gefunden hatte. Ich sehe YouTube bereits. Das ist wirklich eine interessante Seite. Und ich mache gerade nochmal Stopp. Man hört zwar eh noch nichts, aber ich weiß nicht, wie euch das geht. So, man findet ja so Sachen im Netz und findet die dann auch ganz toll und guckt die sich einmal an und dann vergisst man die wieder, weil andere tolle Sachen kommen. Und Jahre später kommt man auf irgendeinen Blog, wo das irgendwer postet und sagt, hey, das ist neue heiße Scheiß. Und dann denkt man, ey, krass, das habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Und dann fällt einem ein, ja klar, vor ein paar Jahren war das auch schon mal im Netz. Und zwar ist das Traktormusik. Ich kenn's. Du kennst es? Ja. Oh, okay. Also, ich schätze, Henning, vor ein paar Jahren hast du das mal irgendwann rumgeschickt. Ja, aber ich hab's wirklich. Also Henning, für dich, du das ja noch nicht kennst. Exakt, ich kenne es nicht. Ein Bauernhof irgendwo, ich weiß gar nicht wo, aber ich denke, ich glaube, es sind, ich habe in Erinnerung, dass es Schweden sind, sogar ernsthaft, oder irgendwelche Skandinavier. Aber das kann auch überhaupt nicht stimmen. Auf jeden Fall ist dort ein alter Trecker. Steht dort vor so einer Scheune und da ist ein Mikrofon angebracht an dem Trecker. Und der Trecker, der macht, was so ein Trecker so macht. Der Beat kommt vom Trecker, weiß ich, 2-Takt-Dieselmotor. Und dahinter ist eine Band, die performt mit schönen Blues-Gitarren. Und derjenige, der das filmt, findet das auch ganz lustig und muss immer lachen. Zum Takt. Ja, ganz großartig. Henning, doch für dich als Landmenschen der sich mit Traktoren auskennt, muss das doch was Ding sein, oder? Ja, ich habe schon mal auf einem Trecker, wie man bei uns sagt, gesessen. Punkt. Also ich habe selber auch schon mal angefahren. Ja, das war die nächste Aussage. Schön. Aber ich meine, das ist doch eigentlich eine total lustige Sache, dass man mit einem Gerät, was ja so Geräusche macht, dass man die einbindet in Musik oder quasi das als Grundstock für Musik nimmt. Findest du das nicht faszinierend? Ich finde das toll. Ich finde das auch faszinierend. Ich finde die Idee toll. Ich finde es auch toll, dass sie wirklich nur einen finden, der es anscheinend zum ersten Mal gesehen hat. Oder er lacht immer darüber. Also ich meine, wenn er jetzt wirklich zum ersten Mal gesehen hat, hat gesagt, hier, halt mal die Kamera. Also er lacht sich ja wirklich kaputt. Das finde ich auch beeindruckend. Ich muss sagen, ich bin verhalten fasziniert. Ich merke das schon. Ist das nicht so was, also ich meine, haben das nicht die Neubauten schon irgendwann in den 80ern gemacht? Mit alten Traktoren. Die haben es aber nicht bei YouTube hochgeladen. Ich weiß es nicht. Ja, es mag sein. Also die haben ja eher so Kreissägen und Kettensägen benutzt, oder? Ja, es ist in jedem Fall irgendwie so ein komischer Krach. Und Hämmer und sowas. Also haben die das aber als Konzept benutzt. Die da wirken jetzt wirklich nicht, als wollten sie damit jetzt demnächst auf Tour gehen. Obwohl das auch mal ganz cool wäre. So mit dem Trecker zum Konzert fahren, den Trecker auf die Bühne fahren, den Trecker anschmeißen und los bluesen. Heute darfst du ja bei Konzerten nicht mal mehr rauchen. Klar. Ja, hier im Osten. Hier im Osten. Apropos hier im Osten, kommen wir doch mal zu dem großen Gegenteil, der große, große, weite Westen. Auch noch einen alten Hit, den ich wieder für mich entdeckt habe, jetzt in diesem vor uns stehenden Sommer. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich mag das ja im Sommer, Hörspiele zu hören, wenn man so abends durch die Straßen dunklen Nächte läuft und irgendwie auf dem MP3-Player so tolle atmosphärische Hörspiele hat. So wie Benjamin Blümchen. Nee, ja, nicht unbedingt. Ich glaube, das finde ich schön, aber ich muss zugeben, dass ich echt immer, wenn ich dann durch die Stadt gehe und es ist so ein Sommerabend und so, dass ich dann immer hören will, was wirklich gerade um mich herum ist. Also ich habe mir echt den MP3-Player und so total abgewöhnt. Ich habe ganz, ganz selten sowas an. Aber echt? Ich zähle trotzdem, ja. Nee, ich finde das, also ich mag das voll gern, mal so irgendwie nachts, wenn kein Mensch auf der Straße ist, so durch die Stadt zu laufen und Hörspiele zu hören, die dann vielleicht sogar noch zum Setting irgendwie passen könnten. Muss ja nicht sein. Auf jeden Fall, ich glaube, das könnte, also Jochen kennt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Henning es kennt. City of God's Son ist ein ganz großartiges, eigentlich, also es ist mehr als ein Hörspiel, es ist wirklich ein Kunstwerk von Kenzo Digital, also zumindest ein Künstlername. Ein US-amerikanischer, ich glaube, damals noch Filmstudent. Der hat aus Zitaten von Rap-Songs, läuft jetzt, glaube ich, auch gleich los, machen wir mal Pause gerade, hat er ein Hörspiel gemacht. Also Songs von so Leuten wie Jay-Z und anderen Hip-Hop-Größen. Die hat er halt quasi die Rap-Teile aus diesen Songs hat er genommen und so zusammengemischt, dass diese Raps eine Geschichte erzählen, eine Gangster-Story. Und die hat er halt noch vertont mit Schießereien und mit eben passend zu der im Rap erzählten Geschichte Geräuschen. Und da gibt es einen ganz tollen Trailer dazu. Das hat er auch noch sogar mit Video passend gemacht, aus Musikvideos der jeweiligen Rap-Songs. Und die hat er bei YouTube hochgeladen. Eigentlich ist das ein 1-Stunden-Hörspiel, aber wir hören jetzt mal den Trailer. Und ich würde gerne auch sogar den ganzen Trailer hören. Das sind 2 Minuten, sehr atmosphärisch, sehr toll umgesetzt. Hören wir doch einfach mal. Ja, also ich bleibe auch hier und höre mit. Crime Classics. A series of true crime stories from the records and newspapers of every land, from every time. Listen, listen. In a mythical city, trapped in a jungle, three friends struggle to survive in a world of crime. Yo, I got guns from Italy, smoke trees considerably, mid-state and green it seems as well. My niggas be the ghetto misery, shootouts and liquor stores, a perpendicular angle of the clout war. An epic story of fathers and sons. Called me, dad was gone, finally got my dad back, liver bad, he wouldn't live long. Snatched my dad back, cops I never had back, streets was my second home. Crime and betrayal, lust and power. I'm from a place where fish was made. Corduroy Valley, sporting those rock Kim K's. Rockin' Kane, high self-esteem. Promise me a moment in life just to wreck y'all lanes. This is the City of God's Son, starring Nas, Jay-Z, Ghostface, Biggie Smalls, Raekwon, Sam Jackson, Lawrence Fishburne, Delroy Lindo, and featuring Joe Batan. A beat cinematic by Kenzo Digital. Löwe. Ja, sehr schön, oder? Ja, ich finde die Idee ziemlich gut. Also das Ding ist halt auch wirklich, dass das so vom Audio her so gut produziert ist. Also er nennt das selber Cinema for the Blind, also so Kino für Blinde. Es ist halt wirklich ein Audiofilm, kann man sagen, weil da so viele verschiedene Ebenen, also Audioebenen eingearbeitet sind, dass man wirklich, also wenn man so die Augen schließt und das wirkt einfach so vollkommen in der Geschichte und vor allem auch in dem Zusammenhang mit der Musik, die ja natürlich sehr im Vordergrund steht. Also das ist wirklich absolut fast schon ja so eine revolutionäre neue Form von Audiokunst im Sinne von Hörspiel, finde ich. Also ich kenne jetzt nichts Vergleichbares. Und ist unter Creative Commons Lizenz, kann man auch dazu sagen. Ist das denn, also läuft das noch unter der Fair-Use-Regel im amerikanischen System? Ich meine, da ist doch echt so viel Copyright-Musik da drin. Also ich meine, jeder von denen ist. Auf jeden Fall, klar. Das wurde auch viel diskutiert im Netz, aber es hat keiner geklagt, sagen wir mal so. Also ja, jetzt ist ja in den, nicht geklagt. Beim Hip-Hop diese ganze Sampling- und Remix-Kultur. Genau. So also das haben sogar die verwendeten Künstler dort, die haben sogar kommentiert und das sehr gelobt und sich bedankt dafür, dass die da so gefeatured wurden. Also weil es eine komplett neue Kunstform ist, die da ich so glaube, entstand. Ich glaube, dass wenn man etwas macht und es richtig gut ist und man nicht damit Geld verdient sozusagen und auch nicht will. Also ich glaube, die Leute beschweren sich entweder, wenn jemand was Gutes macht und damit Geld verdient und die Leute denken, okay, jetzt habe ich gerade, damit hätte ich auch Geld verdienen müssen eigentlich. Oder sie beschweren sich, wenn jemand etwas Schlechtes gemacht hat. Ja. Ja klar, weil man sich dann so, so diskreditiert fühlt auf einer gewissen Art und Weise. Ja. Ja, Henning, du magst keinen Hip-Hop. Jetzt hätte ich eigentlich den Einsatz machen müssen, wo ich gleichzeitig Bier gesoffen habe. Ich will nicht sagen, ich mag keinen Hip-Hop, aber ich stehe Hip-Hop, sagen wir mal, sehr skeptisch gegenüber. Warum? Bitches und Bling. Und ich so rhythmisch dominierte Musik sowieso nicht mein Ding. Das ist es eigentlich schon. Ja, also die Songs, die da jetzt irgendwie in dem City of God's Son verwendet wurden, sind natürlich sehr gangstermäßig und Gewalt und bla. Aber das erzählt ja eben auch eine Geschichte, die halt so in diesem Genre spielt. So eine Gangstergeschichte wird da halt erzählt. Und deshalb ist natürlich die Musik passend. Also da ist jetzt kein Echo Fresh dabei oder so. Ich muss dazu vielleicht noch sagen, dass ich habe eben schon Benjamin Blümchen erwähnt. Ich glaube, das ist vielleicht das letzte Hörspiel, was ich gehört habe. Und es ist schon sehr lange her. Ich habe noch nicht mal so stark was gegen Hörspiele, aber ich höre keine Hörspiele. Schade. Und deswegen auch hier wahrscheinlich auch keine überbordende Faszination meinerseits. Ich bin dem Mann aber nicht böse, dass er das gemacht hat. Das ist ja schon mal gut. Ja, auf jeden Fall City of God's Son. Wir haben das auch verlinkt bei uns. Fernsprecher.postress.com kann man das finden. Oder auch bei iTunes müsste das auch aufgelistet sein. So mehr oder weniger. Wollen wir noch einen anderen tollen YouTube-Clip uns mal angucken? Der ging vorletzte Woche ging der rum. Und den finde ich total faszinierend. Den müssen wir aber sehen auch. Also die Leute, die das jetzt nur hören, ich erkläre mal vorher. Stellt euch mal vor, ihr seid 55 Jahre alt und ihr habt so einen Tick. Und der Tick lautet, ihr filmt euch einmal im Jahr. Stellt die Kamera vor euch hin und erzählt quasi euch selbst, wie so euer Jahr war und was ihr vorhabt, im nächsten Jahr besser zu machen. Und das macht ihr seit 30 Jahren. Und wenn ihr 55 seid, setzt ihr euch mal hin und macht so ein Zwischenfazit und packt die ganzen Aufnahmen aus, schneidet die zusammen und erzählt quasi in 6 Minuten, was in den letzten 30 Jahren so passiert ist. Und das hat ein Mensch gemacht. Das Video bei YouTube heißt 35 Years Back in Time. Sam Klemke heißt der gute Mann. May I present to you... So klingt er. 2011. Er fängt 2011 an und geht quasi im Jahresschritt immer rückwärts bis 1979 oder so. 2009. Oh, wow, what a year. Yeah. Ich halte euch We're talking about 2008 and 2007. 2006. My 49th year. 2005. Welcome to the year 2004. 2003 had some highs and some lows. 2002. 45 years old. Stop the music! Stop the music! This is the year 2001. Anyway, you vain son of a bitch. It's the year 2000. Also man kann natürlich auch sehen, wie er von Stück zu Stück immer jünger wird. Jetzt sind wir 1999. Ich skippe mal ein Stück vor, weil das sind insgesamt 6 Minuten, die können wir uns jetzt doch nicht angucken. So, hier müssten wir ungefähr schon in den 80ern sein. 82. Seine Haare werden auch immer länger. Hi. Hello, my name is Sam Klemke and I'm speaking to you at the end of 1980, a brand new year of a new decade. Oh, there you are. Did you realize that the 1970s are almost over here in December of 1979? That's right. And here we are. Ich finde es ja so beeindruckend, dass er ernsthaft schon so früh angefangen hat zu filmen, das alles aufbewahrt hat. Das muss so unglaublich viel Material sein. Mit 20 Jahren. Und es ist auch interessant, der zu sehen, wie die Videoqualität sich verändert. I live here in the Laurie Apartments and I'm, hey, why don't you come on up and see how my lifestyle is living alone. Er war sehr dünn und sehr dick geworden. Come on in. Und er sieht das halt auch so wirklich als Projekt seines Lebens an. So, also dass er sich wirklich damals mit 20 Jahren gedacht hat, hey, das mache ich bis zum Ende meines Lebens. This is the first entry of a new project of mine, an annual personal status report. I've decided to make an annual yearly film summary of each year as I live through it. Reflections of each year as I live through them and my life as a whole, how it stands currently and how it's going along in general. The purpose of all this is to stimulate growth and improvement year to year. Also, I hope to monitor the important events of my life and changes I go through as I go through them. Well, hello, Mr. Tucky. Ich glaube, das war's. Oh, and by the way, Mr. Klemke, try to stop living in the past. Also so ähnliche Projekte gibt es ja irgendwie seit es so digitale Technologie gibt und Internet natürlich ja zuhauf. So, es kam ja irgendwann mal auf so diese Daily Fotos, sodass sich Leute halt irgendwie täglich fotografiert haben und das irgendwie ins Netz gestellt haben. Aber dass es so ein ambitioniertes Projekt auch schon irgendwie so Ende der 70er gab, eigentlich ist es ja klar, ne? Weil damals wurden erstmalig so Super 8 Kameras auch einigermaßen bezahlbar, dann haben Leute sich... Heimkamera, Heimvideogeräte überhaupt abspielen, zu Hause, federnden Fernseher zu Hause. Aber aus heutiger Perspektive ist das ja schon echt irgendwie wieder eine andere Zeit, so diese analoge Zeit, die jetzt irgendwie ja wiederum in die digitale Welt zu überführen, dadurch ist nochmal kriegt das Ganze nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Herr Henning, findest du das gut? Ja, das finde ich gut. Du bist so konsterniert da in der Ecke. Nein, ich bin krank. Das ist das Problem. Ihr trinkt Bier, ich trinke Tee. Du bist nicht krank, du bist nur ein bisschen müde. Ja, ich finde das gut. Ich finde es wirklich gut. Punkt. Möchtest du auch mal so dick und bärtig werden wie er? Ja. Aber hallo. Ich muss wieder mehr reden jetzt, ne? Okay, ja, ich möchte gerne, ich hätte sowas auch ganz gerne selber gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich es ins Internet stellen aber würde. Aber hattet ihr mal so Ideen als Kinder oder als junge Erwachsene, wo ihr dachtet, ey, das will ich mal bis zu meinem Lebensende machen, so regelmäßig, einmal im Jahr oder sowas? Rauchen. Okay, Henning hat sein jährliches Ich will mehr Computerspielen-Ding eigentlich immer vorher schon gehabt. Nee, das war einmal. Einmal hatte ich den Vorsatz im nächsten Jahr mehr Computerspielen. Und? Es hat in dem Jahr hat es sehr geklappt, auch mit dir übrigens. Was war das? Stimmt. Außer Command & Conquer 2 und... Wir haben mit Benedikt haben wir noch so Kram gespielt. Also Benedikt ist unser alter Mitbewohner. Ja, wir haben wirklich in der Zeit, wir haben ganz früh Wii gespielt dann noch in dem Jahr. Ja, da war die Wii gerade draußen. Die hatte er aber nur ganz kurz. Das war uns dann aber irgendwann so wie 2 Wochen Sport vom Fernseher. Ach, war dann stimmt, da kann ich mich auch noch erinnern. Waren wir nämlich irgendwann mal wirklich bowlen und Henning hat... Das einzige Training, was er hatte, war Wii Bowlen und er hat alle Menschen fertig gemacht, im echten Bowlen wohlgemerkt. Genau, das kann ich mir auch noch gut erinnern an diesen Tag der völligen Niederlage. Man muss auch wissen, dass Henning ungefähr so viel wiegt wie eine Bowlingkugel. Und, was das Ganze faszinierender macht, wie ich finde. Was es noch faszinierender macht, ja. Das ist eigentlich Muskelkater wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr, aber wie sind wir da jetzt gerade? Computerspiele. Sachen, die man sich vorgenommen hat, ja. Genau. Ich mache das für jedes Jahr und ich glaube, ich brauche mir nichts fürs Leben vornehmen. Aber bist du so jemand, der sich so zum Jahresende, zu Silvester immer so Pläne macht? Definitiv, also jedes Jahr. Und inwiefern werden die eingehalten? Also ich bemühe mich, das hat man jetzt vielleicht auch schon an dem Computerspieljahr gesehen. Ich bemühe mich also nicht so Klassiker rauszuhauen wie ich höre auf zu rauchen. Du rauchst ja gar nicht. Der kommt mir durchaus gelegen, dass ich sowieso nicht rauche. Also ich muss direkt überlegen, was es dieses Jahr so war. Ich habe dieses Jahr tatsächlich einen Klassiker, mehr Sport treiben, was aber nicht damit zusammenhängt, dass das eine Qual für mich wäre. Das ist eher so nett. Ich mach das gar nicht mehr. Also ich hatte wirklich mal so, in der Jugendphase hatte ich glaube ich auch mal, ja, nächstes Jahr... Damals habe ich noch ziemlich viel gekifft und deswegen habe ich dann mir gedacht, nächstes Jahr kiffst du mal nicht mehr so viel oder so. Habe das dann schon am ersten Neujahrstag gebrochen quasi. War wahrscheinlich sowieso durchgängig breit. Aber egal. Ich habe dann irgendwann aufgehört. Also so mich hinstellen so und jetzt, nee, nächstes Jahr das und das anders. Das Ding ist, dass nächstes Jahr sowieso ganz anders sein wird. Das bin ich mir in den letzten Jahren total bewusst, dass das immer so viel ändert und dass sich gerade immer so viel ändert. Und dann... lasse ich das mal so auf mich zukommen. Die einzige Sache, die ich mir vornehme, ist, glaube ich, wirklich so, dass ich Sachen, ich glaube, ich nehme mir vor, keine Angst davor zu haben, was kommt, gerade in so einer Phase, wo so viele Umbrüche sind, wo man sich irgendwie so, okay, jetzt bin ich erwachsen und berufstätig und sowas. Man muss ja sich auch keine so weltbewegenden Sachen vornehmen, wie zum Beispiel ich meine, das wäre durchaus ehrenwert, aber man braucht ja nicht gleich sagen, ich werde dieses Jahr den Leuten in Ägypten helfen und werde da hinfahren und irgendwas machen oder so. Es reicht ja, wenn man sich sagt, ich habe schon immer Bock gehabt zu bowlen und ich gehe jetzt jede Woche bowlen. Also, dass man sich kleine Projekte macht. Also so, ich hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das Lesejahr. Ich habe mir gedacht, scheiße, du liest eigentlich zu wenig. Und dann habe ich mich bemüht, in dem Jahr mehr Bücher zu lesen. Und ich war ganz zufrieden damit. Also das ist so ein kleiner persönlicher Arschtritt. Vielleicht bringt das alles nichts bei Leuten, die disziplinierter sind. Ohnehin. Aber noch eine andere Komponente. Das Ganze dann auch, also meine... Öffentlich zu machen. Ja, also ich weiß nicht. Also wenn es... Der Kerl, der scheint das ja gleich so angelegt zu haben, dass das auch für andere Leute sein sollte. Also von wegen, oh, you are suddenly here. Oder ich weiß nicht, wie er sich eben ausgedrückt hat. Das ist vielleicht noch eine andere Sache. Aber so, ich bin ja selber auch nicht so voll drin in diesem, ich publiziere jetzt alles über mein Leben, Wahn, den andere Leute pflegen. Ja, also ich glaube schon, dass er auch definitiv ein sehr extrovertierter Typ ist. Ich meine, das hat man nicht nur gesehen, also, sondern auch gehört schon in seiner Stimme, ja, wie er so drauf ist. Ich glaube halt einfach nur, dass die Hürden für Leute, die so sind, dass heutzutage in der digitalen Zeit diese Hürden einfach viel geringer sind, sich so darzustellen und das eben einfach mal zu machen. Ich meine, damals musstest du halt das Geld haben, um so eine teure Kamera zu besitzen. Du musstest irgendwie wissen, wie man ja so analog vor allem schneidet. Du musstest vor allem diesen Gedanken haben, irgendwann in 50 Jahren interessiert das vielleicht Leute, was ich so jedes Jahr erzählt habe. Ja? Und heute denken ja alle, dass alle, Telefon. Ja, da können wir leider jetzt nicht dran gehen, Heute denken ja eh alle schon, dass das, was sie in 140 Zeichen dahin machen oder bei Facebook schreiben, dass das Leute interessiert. Also dass ihr Leben sowieso interessiert und individuell und schön genug ist und interessant genug ist, das irgendwie darzustellen. Und also das wurde ja durchs Internet ganz krass gefördert, dieses Gefühl. Das ist schon, ich glaube, das war 1975 schon anders. Aber ich glaube halt so, dass dieses, was er jetzt halt gemacht hat, ist halt schon irgendwie. Es klingelt jetzt noch mindestens eine Minute. Ah, gut. Danke, nee. Glück gehabt. Ich glaube halt, dass er insofern was Besonderes ist, weil zumindest mir jetzt irgendwie noch nicht irgendwie was Ähnliches. Also ich habe noch nichts Ähnliches gefunden im Netz. Und das, ich meine, es hat jetzt seit 2 Wochen ist das ungefähr draußen, 700.000 Abrufe, über 700.000, also. Das wäre genau die Frage gewesen. Hat er das jetzt zum ersten Mal publiziert oder ist das so etwas, was auch schon länger zugänglich war? Von ihm direkt jetzt? Ja. Bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das ist sein erstes in der Form Video, was er veröffentlicht hat, mit diesem Rückblick. Und ich glaube auch generell, dass es in der Form im Netz noch nicht vergleichbare Projekte gab, wo Leute schon aus den 70ern Material jetzt wieder rausgekramt haben und das so zusammengeschnitten haben. Wie schon gesagt, das ist ja auch mit Aufwand verbunden, sowas überhaupt. Ja, und das ist vor allem, also er scheint ja trotzdem eine Privatperson zu sein. Also es gibt ja halt gut irgendwelche Dokumentationen oder so, die sich mit diesem Material dann wieder beschäftigen und das rausgekramt haben. Aber das ist ja wirklich, hat er eigentlich keinen solchen Zweck. Das ist ja ganz anders. Ne? Es ist wirklich nur er. Und im Endeffekt müsste man so denken, okay, was interessiert mir, also mich persönlich jetzt sein Jahr, was er so erlebt hat und was kann ich da rausziehen? Und, ich glaube halt aber auch, dass es so ein, na, wie so eine Art Trailer zu sehen ist. Ich kann mir schon vorstellen, ja, dass in nächster Zeit noch mehr kommt. Genau. Und ich meine, jetzt kann man natürlich nur mutmaßen. Er hat ja eigentlich immer nur gesagt, ja, hier, jetzt sind wir hier im Jahr 1999 und ist so immer zurückgegangen. Er hat ja nicht wirklich viel erzählt inhaltlich. Aber ich glaube, kann mir schon vorstellen, dass da noch was kommt. Das Einzige, was jetzt natürlich auffällt, ist, wie ihr schon gesagt habt, er ist dünner geworden, also von Jahr zu Jahr zurück. Und die Kleidung natürlich, die Videoaufnahmen, damals halt irgendwie Super 8 und so. Das sind ja jetzt so alles Interpretationen. Aber ich fände das schon echt interessant, wenn wirklich ein Mensch damals seine Realität so einfach aufgezeichnet hat und über wirklich Jahrzehnte hinweg vielleicht auch Ansichten, wie er die geändert hat, wie er sein Bild zu sich selbst verändert hat, fände ich schon ganz interessant, das mal irgendwie gut zusammengeschnitten in so einem dokumentarischen Charakter. Also ich würde mir das angucken. Ja, ich genau das, darauf wollte ich hinaus, dass das interessant sein kann, dass das Individuelle halt sozusagen als Beispiel stehen kann für etwas Größeres und dass man halt von da aus selbst auch an sich selbst oder über sich selbst nachdenkt. Und ich meine, das ist ja auch das, was er tut, ist ja total Mikrogeschichte, wenn man so will, was ja halt so auch so ein sehr moderner Ansatz ist, dass man halt auf die einzelnen besonderen Leben von irgendwem drauf guckt. Also dass man nicht mehr sagt, okay, das ist Stadtentwicklung, sondern man sagt, versucht irgendwie zu rausfinden, wie hat eine bestimmte Familie gelebt oder sowas. Und das ist ja ganz klar irgendwie so eine Bewegung, die aus unserer heutigen Wahrnehmung heraus entstanden ist, ne? Also und daraus entsteht, ja, dass wir halt heute einen sehr individuellen Blick haben und von diesem Individuellen vieles ableiten, ja, dass halt, es sind halt nicht mehr nur so eine anonyme Masse arabische Protestierende, sondern wir könnten zum Beispiel ganz persönlich einem Twitterer folgen, ja, in Ägypten oder so. Oder halt, ja, also wir sind halt immer so näher dran, ja. Also sonst, ich meine, vor 100 Jahren hast du eine Zeitung gelesen und das war sehr weit weg und du hast vielleicht niemals halt irgendwen kennengelernt, du hättest niemals Gandhi sozusagen so nah sein können, wie wenn er heute der Gandhi twittern würde, ja. Dann würdest du hast ja so ein nahes Gefühl, wenn du ihm direkt folgst. Oder bei seinem Facebook-Profil ist. Was natürlich nicht unbedingt stimmt, dass du näher dran bist, aber und genau das meine ich, dass das halt wirklich so eine Sache ist, dass wir heute dieses Nähe-Ding und aus dem Individuellen halt irgendwie versuchen, was für uns selbst rauszulesen. Aber das ist ja natürlich auch irgendwie so eine theoretische Idee. Entschuldigung, das war laut. Ja, ich weiß, es war laut. Findest du das, also kannst du da so eine Faszination nachvollziehen? Kommt oder? Ganz drauf an, wie der Mann das macht. Also je nachdem, wie er das aufbaut. Ich weiß, wie viel hat er denn aufgenommen jedes Jahr? Das hast du eben, glaube ich, schon gesagt. Oder war das geschätzt? Ja, wie lange würdest du, wir wissen es nicht, aber wie lange würdest du aufnehmen, wenn du einmal dein Jahr rekapitulieren würdest, ohne Skript wahrscheinlich? Mhm. Also es dürfte mindestens eine halbe Stunde sein, was er jedes Jahr dann aufgenommen hat. was viel Material ist. Ich glaube auch, wenn man so ein Projekt bewusst angeht, dann merkt man sich auch bestimmte Momente, die prägt man sich viel bewusster ein, wenn man weiß, ich will irgendwie am Ende des Jahres mal so das Jahr rekapitulieren. So. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es auch vielleicht gar nicht sogar ein bisschen länger ist. Das Interessante finde ich, dass es nie der gleiche Ort ist quasi, dass er halt immer an einem anderen Ort ist und das, obwohl er es jedes Jahr wusste quasi, hat man das Gefühl, dass es doch irgendwie jetzt ein spontanes Ding, so, oh, die Kamera ist plötzlich aufgetaucht, ich muss ja jetzt erzählen. Mhm. Also das ist natürlich irgendwie auch inszeniert von ihm, aber das macht es so spannend, ja. Also man hat ja auch das Gefühl, er ist irgendwie ein sehr global lebender Mensch oder also, weiß ich nicht, irgendwie, er kommt sehr frei rüber, ne, ein bisschen mal ist er da, mal hier und mal liegt er irgendwo in einem Stuhl rum, mal ist eine Frau dabei, so, also so, ja, also er macht sich total interessant dadurch, so. Er dürfte bestimmt öfter schon mal gegoogelt worden sein in den letzten Wochen, jetzt. Das glaube ich auch, Sam Klemke. Henning, du wolltest gerade was sagen. Ich hatte noch was zur Relevanz, also ich glaube, es könnte womöglich interessanter, also besonders interessant für Leute aus dem gleichen Jahrgang sein. Also ich habe mich eben gerade gefragt, also dass also wenn du gewisse Sachen selber miterlebt hast, also gewisse Stimmungen in gewissen Jahren oder so einen gewissen Zeitgeist, dass es dir womöglich mehr gibt. Mhm. Ich finde es aber schon alleine auch interessant, zum Beispiel in meinem Geburtsjahr 1981 hat er ja auch irgendwas erzählt, so. Dann kriegt man halt irgendwie Einblicke in Zeiten aus so einer ganz individuellen Perspektive, die man so vielleicht nur von seinen Eltern kennt, was Eltern so einmal erzählt haben, wie es war zu der Zeit. Generell muss ich, also ich finde, man sollte natürlich nichts nach einem Trailer bewerten. Ich müsste ich mir angucken. Und also ich bin definitiv interessiert daran, was er da so gemacht hat. Bring it on, sozusagen. Ja, mal schauen. Ich werde das mal weiter verfolgen, ob da noch das eine oder andere kommt von ihm. Ist das dann jetzt schon Post-Privacy, was er da macht? Wer sagt denn nicht, dass er vielleicht jedes Jahr extra gelogen hat? Und das ist in Wirklichkeit nichts anderes als... Das hat ja nichts damit zu tun, ob es eine Lüge ist oder die Wahrheit ist. Also es geht ja nur darum, dass er seine Privatsphäre nach außen trägt. Also ich glaube, damals... er hat es ja nicht direkt immer gleich veröffentlicht, also ne, als er es aufgenommen hat, das ist jetzt der große Unterschied, das hat er erst jetzt veröffentlicht. Ja, das ist echt das andere. Das ist, ja. Er kann es außerdem editieren, das ist was anderes, als wenn man quasi einen Stream von Alltäglichkeiten quasi zeitgleich im Netz veröffentlicht, während es passiert. Aber du sprichst jetzt so auf Twitter an oder wie? Ja, überhaupt. Facebook, so Status-Updates. Genau, überhaupt. Aber das ist ja halt immer eine textliche Ebene, die man auch natürlich sehr stark manipulieren kann. In einem Video, klar, wenn man sich weiß zu inszenieren, wenn man die Umgebung dementsprechend vorbereitet und so, dann kann man auch viel inszenieren. Aber ich glaube schon, dass so ein, dass diese typische Post-Privacy-Bewegung, die es da so gibt, die spielt sich ja zu 99% halt auf einer textlichen Ebene ab. Vielleicht noch mit ein paar Fotos, die man irgendwie... Ja, ich würde sagen 60-40. Also ich glaube gerade, das Foto in Facebook-Alben und so, das ist doch schon ja, okay. Also ich meine, Facebook ist die größte Foto-Community mittlerweile, oder? Und nicht mehr Filter. Da ist von auszugehen, ja. Ja, ja, ich glaube auch. Okay. Ja, ich würde jetzt eher sagen, Twitter ist halt noch mehr... Da ist das Verhältnis anders. Da ist mehr Text als Bild, würde ich sagen. Ja. Facebook, ja. Es ist ja interessant, dass sich das, was sich gar nicht durchgesetzt hat, ist halt irgendwie so Status-Updates über Video. Was er ja macht, das ja jährlich sozusagen. Ja, doch. Bei YouTube, also diese ganze YouTube-Welt, also da sind ja auch Leute, die wirklich Kleinstfetzen an Videomaterial hochladen. Und ja, aber trotzdem finde ich, es ist nicht so ein durchschlagendes Ding. Also hat nicht so diesen Echtzeitcharakter, ne? So diesen Tick-Tick-Tick, diesen Ticker. Ja. Charakter. Ja. Wo wollen wir hin? Wie, wo wir hin wollen? Als nächstes. Ach so. Ja. Henning, du hattest doch ein paar Sachen gerade noch vorbereitet, oder nicht? Nee. Ach nee, stimmt, du warst ja nicht. Aber Jochen. Komm, fangen wir endlich an. Wir wollen einen Podcast eigentlich machen. Ich will noch mal eine Feeds lesen. Ich möchte auf die eine, also wirklich ein Phänomen der letzten Jahre kommen, was super schön in einem Lied quasi zusammengefasst wird, wo man sich, also das Lied alleine ist echt schon toll produziert, aber man muss sich das Video dazu angucken, weil man dann halt merkt, wo die ganzen Samples herkommen und so. Und diese Stimmung ist halt, dass noch nie so oft wie in den letzten 5 bis 10 Jahren die Welt untergegangen ist in Filmen. Ja, das ist halt so extrem. Diese 10 Jahren? Ja, ich glaube, das hat auch, also davor war aber auch, also ich glaube, das hat ja auch einfach mit so dieser Jahrtausendwende zu tun. Ja, also ich bin jetzt natürlich nicht so der Literaturwissenschaftler, vielleicht könnten wir ja jemanden fragen, der sich damit besser auskennt, aber ich glaube generell zu wissen, Jahrhundert- und Jahrtausendwenden, dass da besonders auch immer es gab das zur Jahrhundertwende. Es gab das auch zur letzten Jahrhundertwende. Also die ganzen Futuristen, diese ganzen Kunstbewegungen. Und also da gab es ganz viel, so auch weil da halt die industrielle Revolution war und so. Ich tue so, als würde ich mich damit auskennen gerade. Aber da war das schon, ne? Also man hatte Angst vor der Entwicklung und dann auch noch diese Jahrhundertwende, das ist was Mystisches, und man hatte auch so Weltuntergangsfantasien. Aber das Ding ist, dass es heute auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, weil man das visuell so extrem darstellen kann. Also man kann heute visuell einfach mal, gut, New York ist, glaube ich, die Stadt, die halt schon in Filmen ungefähr 100.000 Mal zerstört wurde, ja. So, und teilweise ja wenigstens, das sollte ich nicht mit reinnehmen, aber auch in der Realität teilweise mal so ein Weltuntergangsszenario hatte, was ja, das war ja so skurril 2001, dass man diese Bilder in echt hatte, die man halt aus Filmen schon kannte, Staubwolken zwischen Wolkenkratzern, das war ja so ein, das war ja so ein komischer Moment, der zwischen Medienwirklichkeit und fiktiver Wirklichkeit und Realität sich abgespielt hat. Und also man kann es heute einfach so krass darstellen. Das ist was Besonderes, finde ich. Warum hat eigentlich niemand diese Verschwörungstheorie in die Welt gebracht, dass 9/11 gar nicht stattgefunden hat? Dass es nur eine Lüge ist, um Krieg zu erklären in Afghanistan, in Irak. Das ist nur von Hollywood inszeniert worden, dass die beiden Türme in Wirklichkeit noch stehen oder nie gestanden haben. Diese Verschwörungstheorie, die ist nun so weit herbeigezogen, dass das einfach nicht mehr. Also ich meine, den Mond kannst du ja wenigstens nicht besuchen, ja, also oder halt mal hingehen oder so. Also ich glaube, das funktioniert mit New York nicht. Aber man kann da schon hin. Aber dass der hier 9/11 inszeniert war, klar gibt es diese Verschwörungstheorie. Also das ist komplett. Ja, also du meinst das auf einer Pearl Harbor-Ebene, von wegen die amerikanische Regierung wusste Bescheid oder genau. Zumindest diese CIA. Verschwörungstheorien gibt es natürlich. Trotz allem, der Wahnsinn war ja irgendwie, dass halt die Bilder wirklich, also ich meine, man hat schon viele Unfallbilder gesehen und man weiß auch mittlerweile, dass wenn ein Autounfall ist, nicht gleich alles explodiert und so. Das Krasse ist ja, dass diese Bilder halt genau so waren wie die Bilder, wie man sich das vorstellt, wie in einer, diese Explosionen waren Hollywood-mäßig, ja. Es war eine riesen Benzinexplosion, ja, also Kerosin in dem Fall, aber das ist ja genau das, was Hollywood-Filme machen, um diese Riesenexplosionen. Sind es ja meistens Benzinexplosionen und das fand ich halt so krass, ja. Also dass sich so überschnitten hat einfach zum ersten Mal. Ja. Aber kommen wir doch mal zum Video. Kommen wir zu dem Video, genau, von Eclectic Method und es heißt Pokemics. Genau, willst du noch mal kurz sagen? Also man sollte das Video angucken, aber es ist halt quasi ein Zusammenschnitt von all den möglichen vielen Filmen und hören wir rein. The end of mankind. This FWRS will be reduced to a burned out cement. Oh, this is it. It's the apocalypse. You really think the world's gonna end this afternoon? The end of the world. Skies will be dark, all plant life will be dead. The judgment day, the end of the world. Ah, the end of the world. Laut ist es. Es ist laut, es geht aber auch ab, das Lied. Wenn man gleich Bock auf Party, ich will das unbedingt mal auf Party hören, das Lied. Also ich will wirklich mal, dass es irgendwie auflegt. Aber ich glaube ja, dass es nur in der Kombination mit Audio und Video wirklich funktioniert. Also ich glaube, wenn man nur die Tonspur hört, dann ist man ein bisschen überfordert und kann auch die Samples natürlich nicht zuordnen. Das stimmt, ja. Aber es ist wirklich gut gemacht. Das Geile ist ja, dass natürlich, also es ist natürlich super geschnitten, aber die Bilder sind halt auch so beeindruckend. Ja, es sind ständig Riesenexplosionen, ständig gehen irgendwelche Monsterwellen durch New York oder Los Angeles versinkt halt. Da sind wenigstens 50% davon sind Roland Emmerich-Produktionen, die dann gemacht wurden. Ja, auf jeden Fall. Also sämtliche Endzeit-Szenarien, Action, Hollywood. Blockbuster. Ja, aber es ist schon wirklich, also ich finde das wirklich interessant, dass es so extrem ist. Da gibt es ja noch diese Inka-Vorhersage mit 2012 und da bewegen wir uns ja jetzt auch in einem Wahnsinnstempo drauf zu. Dann gab es gerade durchs Netz geht schon wieder die Theorie, dass jetzt aber endgültig am 21. 21. Juni die Welt untergeht. Warum am 21. Juni? Irgendeine andere Inka-Vorhersage wahrscheinlich. Das ist doch nicht, hier ist doch Sommersonnenwende. Das ist Sommersonnenwende, ja. Fällt die Sonne vom Himmel. Und dann gab es zum Beispiel vor 2 Wochen oder so, gab es ein Datum, wo vor auch einem Jahrhundert oder so ein großes Erdbeben in Rom vorhergesagt wurde. Und das ist völlig aus der Luft gegriffen. Ja? Alle Seismologen haben gesagt, nein, ja, es kann jetzt hier kein Erdbeben stattfinden. Und es gab Hamsterkäufe und die Leute sind aus der Stadt geflüchtet. Ja? Also obwohl es wirklich, also völlig aus der Luft gegriffen ist, dass jetzt ein Erdbeben stattfindet. Und, aber trotzdem wurde es geglaubt. Und ich frage mich halt immer, wo kommt das her, diese Endzeitangst? Jetzt, ich meine, wir sind jetzt auch schon wieder 10 Jahre über die Jahrhundertwende hinweg. Vielleicht, weil halt gerade so viel auf der Welt passiert. Vielleicht nee, aber ich glaube, das hat einfach damit auch zu tun, dass es immer mehr Leute gibt, die sich medial äußern und warnen vor Gefahren, die uns ja bevorstehen. Und wir leben ja einfach in so einer Zeit, wir erleben ständig immer mehr Naturkatastrophen, die Umwelt wird immer mehr zerstört und so weiter und so fort. Politische Krisen und. Ja, das hat es ja früher auch alles gegeben, ja, aber die Sache ist tatsächlich. Die mediale, nur, dass aber die mediale wir, Form genau. hatten wir in der Art und Weise. Ja, genau, das meine ich nämlich. Das ist halt, dass wir uns das heute präsenter machen können. Also, dass wir das nicht mehr nur diese Vorstellung haben, wie es halt in der Bibel steht oder so, und dann kommen halt die 7 Reiter vom Himmel und sonst was, sondern dass wir halt uns, dass wir visuell das Bild haben, wie halt eine Riesenwelle sozusagen. Also wir haben es im Film sozusagen und dann haben wir auch noch die YouTube-Clips, ja, wie halt irgendwie in Japan halt diese Riesenwellen einfach die Städte wegtragen, ja. Also das ist halt auch da und also ich finde diese Überschneidung so interessant von diesem Fiktiven sozusagen und dass wir gleichzeitig halt Wackelbilder halt, irgendwelche YouTube-Filme haben, wo halt sowas stattfindet, so eine Überschwemmung oder sonst was. Und Wackelbilder ja auch heute ganz, ganz krass authentisch sind, ja. Also wenn irgendwie die Tagesschau aus Das hatten wir das letzte Mal auch schon ja, genau. ausgiebig drüber gesprochen. Ja, über, ja, diese, das, ja. über dieses, ja, dass das so interessant ist irgendwie. Das, und also diese Überschneidung finde ich wirklich spannend. Aber das Lied ist auch einfach geil. So. Dazu wollte ich nochmal. Aber ich bin auch echt selbst ein Endzeit-Fan, muss ich zugeben. Also Henning guckt ganz kritisch. Skeptisch. Ja, beides. Moment, wirklich beides? Na, wie auch immer. Jedenfalls, aber das ist ja, also ich weiß nicht, ob es deswegen unbedingt präsenter sein muss, denn das ist ja, also gerade dadurch, dass du diese Bilder überall hast, sei es nun tatsächliche YouTube-Videos oder irgendwelche Filme von Emmerich, also ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ganz enorm abstumpfe, was so etwas angeht. Also dass du das früher tatsächlich weniger hast. Also wenn du dann einmal in deinem Leben eine Wahnsinnsflut erlebt hast. Also das ist, also vor allen Dingen, dass ich hätte auch noch die Idee, dass du womöglich die Chance hattest, früher echte Katastrophen selbst zu erleben, weil chaotischere Zustände herrschten. Ich glaube, das ist ja genau das Ding. Also Seuchen oder Naturkatastrophen, gegen die nicht so richtig was gemacht werden. Aber das ist doch genau das Ding, dass halt zum Beispiel Japan uns gerade zeigt, dass halt auch in einem hochtechnologisierten Land wie Japan, das halt absolut die gleichen Sicherheitsstandards hat wie wir, die halt dann doch nicht genügen und Riesendämme und wissen Erdbeben geht und dass es trotzdem halt nicht zu stoppen ist. So. Also und, genau, also ja. Ich meine, was du gerade angesprochen hast, irgendwelche Seuchen so. Ich meine, wenn man sich mal so die Pest anguckt, das war auch, hat man ja sonst was damals gedacht, was das war und absolute Hilflosigkeit. Es gab kein Mittel zur Heilung und so weiter und so fort. Ich meine, so eine ganze Weile nicht. Und diese Hilflosigkeit hat man ja heute auf einer gewissen Art und Weise auch. Man muss sich ja nur mal angucken, Hungersnöte, Dürreperioden, die dann irgendwie, weiß ich, wie viele Leute dahin raffen. So Naturkatastrophen, wo man einfach nichts gegen machen kann, die man nicht vorhersehen kann, oder Flutwellen oder Erdbeben. Das ist, glaube ich, schon auch noch so, dass es natürlich heutzutage noch Situationen gibt, wo wir so eine ähnliche Hilflosigkeit erfahren wie im Mittelalter irgendwelche Seuchen und Pesten. Sachlich, ist aber minimiert. Wir haben Tsunami-Warnsysteme. Klar, und es wurde natürlich nicht 1/3 der Bevölkerung dahin gerafft. Wir bauen uns irgendwelche Schutzkammern, in denen die Brennstäbe reinfließen können. Also wir haben Möglichkeiten, das Risiko zu minimieren. Ja. Also und die, aber die Mediziner ist auch eine Scheinminimierung von Gefahr. So. Ich meine, wenn man, wieso Schein? Das ist eine ganz tatsächliche Minimierung. Aber, das Ding aber ist, wenn man sich mal so Fakten, also, zum Beispiel 11. September, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, so. Da hatten dann in den Jahren oder Monaten und Jahren danach hatten die Leute totale Angst, keiner wollte mehr fliegen. So. Dann sind die Leute weniger mit dem Flugzeug geflogen und mehr mit dem Auto gefahren. So, und das hat irgendwie dazu geführt, dass statistisch, also die Leute, die quasi nach dem 11. September an Autounfällen gestorben sind, was einfach dann irgendwie eine statistische ein Faktor ist, da mehr Leute Auto gefahren sind und Autofahren einfach gefährlicher ist als Flugzeugfliegen, sind mehr Leute quasi an diesen Nebenerscheinungen der Angst gestorben. Das ist aber noch, ich finde, das ist noch so eine andere Komponente dabei. Also so dieser Sicherheitswahnsinn. Also die generell ständige Angst, dass irgendetwas passieren könnte. Vorsicht ist besser als nachsichtartig. Also so die Neigung zur Hysterie, siehe hier irgendwelche Schweinegrippe-Sachen oder so. Ich glaube, das hat auch einfach damit zu tun, diese Angst, die überall so herrscht, hat einfach damit zu tun, dass man keine reale, ständige Gefahr in seiner Lebensumgebung hat. Und dass, wenn mal irgendwie eine Gefahr droht, die man selber nicht beeinflussen kann, dann ist natürlich sehr schnell eine Hysterie da. Weil wir das gar nicht mehr gewohnt sind, in Gefahr zu sein. In echter Gefahr, nicht in medial erzeugter. Ja, wir Gefahr. Haben nicht mehr die wilden Tiere. Also Gefahr nur noch irgendwo in Mümmelmannsberg in Hamburg. Oder halt im Film. Ja, das ist halt eine abstrakte Ebene, auf der diese Angst stattfindet. So. Ich glaube, dass der Mensch, dass das nicht aus dem Hirn raus ist, evolutionär jetzt, dass das immer noch da ist, die Angst vor wilden Tieren, vor irgendwelchen Geschehnissen und sonst was, und dass sich das heute halt in solche Sachen reinfließt, irgendwie in so Felduntergangssachen oder vielleicht ist es halt auch eine Entwicklung daraus, dass heute halt das soziale Netz viel größer geworden ist, dass heute der Absturz von viel schneller da ist, ja, du kannst halt einfach morgen den Job verlieren und dann bist du da. Dann liegst du da und weißt nicht weiter und sowas, ja. Früher war das nicht so. So hast du halt, unsere Großelterngeneration hat einen Job gehabt und hat halt dann 40 Jahre durchgearbeitet. Aber das war ja auch ein neues Phänomen. Ich meine, wenn du mal dann von denen auch wieder deren Eltern anguckst oder die Großeltern deiner Großeltern, die hatten auch wiederum andere, sage ich mal, Probleme, mit denen sie kämpfen mussten. Ja gut, aber wenn du halt die Landwirtschaft betrieben hast oder so, dann hast du vielleicht eine Dürre und dann hat man vielleicht, aber eigentlich hast du Landwirtschaft dein Leben lang betrieben oder sowas. Und ich meine, vor 200 Jahren gab es halt noch nicht so viel Industrie oder sowas. Ja? Und dann, also da hatte halt jeder schon auch wieder so einen Lebensjob irgendwie. Du warst halt Schneider, ja. Und ich meine, so sind ja auch Nachnamen entstanden. Ja? Also ich meine so, weißt du, so dieses, dass halt dieses Stetige, das ist schon immer die Müllers-Familie gewesen oder sowas. Und ja, das, klar, dass wir uns durch auf verschiedene Phasen in der Menschheitsgeschichte bewegt haben, ist ja klar. So vom Agrarbereich zur industriellen Welt und jetzt halt irgendwie zur Informationsgesellschaft und dass immer mehr Produktion von nicht-materiellen Gütern stattfindet und das natürlich auch dementsprechend Umbrüche hervorruft, das ist ja irgendwie alles klar. Ob es in 200 Jahren wohl den Nachnamen Admin gibt? Und Lamo, Peter Lamo. Das ist eine sehr schöne Frage. Das ist höchst interessant. Aber ich glaube nicht, weil diese ganzen Berufe und diese Phänomene, aber generell unsere Zeit zu schnelllebig ist, als dass ich sowas etablieren könnte, als ein wirklich gesellschaftlich anerkannt übergreifender Name, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Klar wird es irgendwie so Leute geben, die ihre Kinder irgendwie so nennen aus Jux. Admin ist eigentlich ganz normal. Also ich meine, das klingt auch nicht anders als Armin oder sowas. Mhm. Ja. Ich finde, wir sollten uns zu was anderem kommen. Also die letzten 5 bis 10 Minuten fand ich arg laberig und spekulativ. Das ist doch das Schöne daran. Das ist doch das Schöne daran, genau. Ja, kannst ja gehen. Außerdem haben wir auch gar nichts mehr, was wir. Also, geh doch, ich hätte noch was zum Weltuntergangsthema in einer erklärenden, positiven Herangehensweise, wenn ihr sowas mal wollt zum Ende. Ja. Ja? Ja. Und zwar ist das ein, ich glaube, könnt ihr hier ein bisschen rumrutschen, dass ihr das seht? Weil ich sehe das, schlecht hochhalten. Also das ist ein ganz interessantes, ohne jetzt Werbung für dieses Gerät machen zu wollen, eine neue Form eines Buches fürs iPad, also bis jetzt gibt es das nur fürs iPad. Und das heißt Our Choice, das ist quasi die Buchversion von diesem Film von Al Gore. Al Gore, genau. also man macht so diese Applikation auf und dann kommt da halt so eine sich drehende Erde und man wird sogar, also per GPS erkennt es die App, wo man sich befindet und dann leuchtet da so ein Punkt auf der Erde, wo man gerade ist. Und wo sind wir denn gerade? Ja, das dreht sich noch ein Stück. Jetzt müssten wir gleich zu sehen sein. Was ist das? Was haben wir hier? Das ist... Ja, ja, wir sind für Japan Asien. Vorbei. Ja. Japan, hier... Schön, ach, Thailand. Schöner Planet. Und jetzt Oder? Kommen wir hier. Da. Da kommt jetzt Europa. Ah ja. Und Deutschland und Leipzig saust an uns vorbei. Also man kann sich am Anfang, kommt dann irgendwie so ein der Al Gore, den sieht man dann, der erklärt, wie dieses Buch funktioniert. Nehmen wir uns jetzt mal. Auf jeden Fall ist das eine ziemlich neue Form eines Buches. Also man muss sich vorstellen, man hat sehr große Bilder oben platziert. Unten hat man die einzelnen Seiten des Buches und die kann man per Finger hoch groß machen. Dann kann man das lesen und so nach links, rechts wischen. Und die einzelnen Bilder, die in den Büchern sind, die kann man dann auch nochmal so aufklappen mit der Hand, mit so zwei Fingern. Und auch wieder zusammenklappen. Und dann sind da auch Videos eingebunden in dem Buch und interaktive Grafiken, was irgendwie auch ganz cool gemacht ist. Also hier zum Beispiel ist jetzt ein Video von einem Kraftwerk, einem Kohlekraftwerk. Das Video kann man abspielen. Und das kann man, während es läuft, halt auch irgendwie klein machen und wieder ins Buch packen. Das ist schon recht faszinierend. Ja, das ist schon faszinierend. Und was auch viel informiert das jetzt den Menschen besser? Meinst du, die Leute informieren sich? Da, also ich meine, das, was er erzählt und was er erzählt wird, ist ja wirklich schon richtig und gut. Aber meinst du, mir geht es jetzt eigentlich gar nicht so sehr um den Inhalt des Buches, sondern einfach nur Form. Genau, dass das irgendwie eine ziemlich neue Form ist, Buch, Audio- und Videomaterial miteinander zu verknüpfen. Ich finde es definitiv, ich bin nicht noch da, ich fühle mich gerade so schlecht. Ja. Ich finde es definitiv sehr interessant, sowas zu sehen, ja. Aber ich muss sagen, es hört sich für mich immer noch ganz, ganz komisch an, oder es würde sich für mich ganz, ganz komisch anfühlen, kein Buch in der Hand zu haben. Mhm. Und also ich überhaupt auch längere Texte am PC zu lesen, das ist, ja, finde ich schlimm. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach eine reine Gewöhnungssache. Ja, Generation nach uns wird ganz anders aufwachsen. Ich denke auch. Wir müssen uns, glaube ich, leider verabschieden, und zwar, weil man es im Hintergrund schon leicht ziemlich hört, haben wir ein ziemliches Rauschen und das signalisiert uns, dass unser schönes Mischpult hier auf dem Tisch, das uns alle abmischt. Es ist nämlich ein mobiles Mischpult mit Batterie betrieben und die Batterie neigt sich dem Ende, die LEDs leuchten auch nicht mehr, wenn wir reinsprechen. Genau. Insofern. Sollten wir zum Ende kommen. Schade. Aber, ja, das ist schade. Es war gerade wohl zu schön. Ist ja auch gerade fast eine Stunde rum. Wir sind jetzt bei 57 Minuten. Ja. Insofern ist das doch eigentlich. Letztes Mal waren wir ein bisschen überlang. Da machen wir, wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ja. Ja, beim nächsten Mal wieder über virtuelle Wege. Vielleicht dann mit Mumble, nicht mehr mit Skype. Sollte dann eventuell besser klingen. Und ich möchte sagen, das tun wir nicht, weil Microsoft das gekauft hat, sondern nur, weil es besser klingen soll. Das hat Microsoft gekauft? Ja. Skype? Aha. Sag mal, hallo. Ach so, ich dachte 30 Mumble. 30 Fantastilliarden. Ja, ich weiß, nee, Skype, klar. Ich dachte jetzt, ihr meint Mumble. Ein Dagobert Duck Geldspeicher voll haben sie ungefähr für bezahlt. Ja. Okay, jetzt rauscht es hier immer mehr. Ich glaube, wir machen wirklich so, dann sagen wir halt tschüss. Damit verabschieden wir uns hier. Und vielen Dank an Jochen für diese eine schöne Küche hier in Leipzig. Ja, bitte. Oh, ja. Ja. Und ja, tschüss aus Leipzig, ne? Kommt doch mal eine Runde vorbei, schöne Stadt. Fernsprecher oder Tschüssi, wie man hier häufig sagt, wie ich gehört habe. Ja, das ist richtig, man sagt das. Tschüssi. Tschüssi. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, das war's. Fernsprecher, bis bald. Tschüss. Tschüss.